1. Herr, verschaff mir Gerechtigkeit, daich mein Leben in Integrität geführt und stets anschattlich auf dich vertraut habe. 2. Stell mir auf die Probe und unter such mein Absichten, indem du sowohl mein tiefsten Gedanken als auch mein innersten Gefühl prüfst. 3. Daich mir deine Neid stets bewusst bin, habe ich mein Handeln konsequent und deine Wahrheit und Zuverlässigkeit orientiert. Fuck, ich habe den Umgang mit betrügerischen Menschen gemieden und mich niemals mit jenen eingelassen, die ihr waren Absichten verbergen. 5. Die Gemeinschaft der, die Bosses planen, lehn ich entschieden ab, weshalb ich mich nicht zu den Gottlosen gesell. 6. Zamzeichen meiner Unschuld was che ich mein Hand, mich anschließend in Erfurcht deinem Alter zu nehern, Herr. 7. Auf dies Weise mochte ich meinen Dank erfindlich zum Ausdruck bringen und von all deinen wunderbaren Taten berichten. 8. Herr, ich schätze die Umgebung deines Hauses se, da dies der Ort ist, und dem dein Herrlichkeit gegenwärtig ist. 9. Beware mich davor, das Schicksal der Sünde zu teilen und lass mein Leben nicht zusammen mit gewalttätigen Menschen enden. 10. Dies Menschen sind für ihre schandlichen Taten verantwortlich, während ihre Handlungen oft durch Bestechung und Korruption geprägt sind. 11. Im Gegensatz dazu bin ich entschlossen, weiterhin ein aufrichtiges Leben zu führen, die schall bitte ich dich im Erlösungen neid. 12. Daich nun auf Citrum Boden stehe, wird ich den Herrn innerhalb der Gemeinschaft der Gläubigen öffentlich loben.